Traditionen, Rituale und feste Institutionen gehören im Wechselspiel zwischen Medien und Politik ganz wesentlich zur täglichen Arbeit dazu. In Deutschland etwa treten Regierungssprecher und die Sprecher der Ministerien regelmäßig unter der Woche bei der Bundespressekonferenz an. In Österreich ist das sogenannte Pressefoyer zu so einer Institution geworden, eingeführt vor mehr als 40 Jahren vom österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky. Seither haben sich alle Regierungschefs mehr oder weniger bereitwillig den Fragen der Journalisten gestellt, jede Woche direkt im Anschluss an die Kabinettssitzung. In Zeiten von großen Koalitionen war immer auch der Vizekanzler dabei. Der neue österreichische Bundeskanzler Christian Kern hat nun allerdings kurzerhand das Ende des Pressefoyers verkündet, denn schon unter seinem Vorgänger Werner Faymann war es immer mehr zum Streitfoyer geworden. Ralf Borchert berichtet aus Wien und blickt zunächst mal auf die Geschichte des Pressefoyers. Bruno Kreisky, in Österreich als Kanzler eine Legende, hat es 1972 eingeführt. Das Pressefoyer, ein lockeres Treffen mit Journalisten nach jeder Regierungssitzung, mit Möglichkeit zu Fragen und Antworten, bei Kreisky häufig auch zu Zurechtweisungen. Lernen ein bisschen Geschichte. 44 Jahre später hat Bundeskanzler Christian Kern nun verkündet, das Pressefoyer, zuletzt meist Doppelveranstaltung von Kanzler und Vizekanzler, wird abgeschafft. Mir geht es schon um Folgendes, nämlich einerseits Arbeitsergebnisse zu erzielen und Politik nicht auf ein Hunderennen zu reduzieren, wo man dann am Ende nach einer Ministerrat bei der Türe rauskommt, zwei, drei Soundbites abgeben darf. Unter Kerns Vorgänger Werner Faymann war das Pressefoyer häufig zum Streitforum eskaliert, in dem SPÖ-Kanzler und ÖVP-Vizekanzler ihre Meinungsverschiedenheiten zelebrierten. Doch deshalb das Pressefoyer einfach abschaffen? Die meisten österreichischen Journalisten reagieren empört. So sagt Eva Lensinger, Innenpolitikchefin des Magazins Profil. Der Trend geht leider dorthin, dass man die Kommunikation sehr viel gezielter steuert, sich nicht Fragen aussetzt. Kanzler Kern hat es jetzt selbst formuliert. Er will einen Blog machen, er will auf Facebook posten. Das heißt, er will bestimmen, was gesagt wird. Und Journalisten, Journalistinnen sollen weniger die Möglichkeit bekommen, Fragen zu stellen. Es ist ein Rückzug von den Medien und vor der Öffentlichkeit. Die Strategie, mehr auf soziale Medien und Internet zu setzen, kann für den Kanzler auch nach hinten losgehen, sagt der Meinungsforscher Wolfgang Bachmeier. Wenn man kritischen Journalistenfragen im Pressefoyer ausweichen will, wird man sich wundern, was für kritische Haltungen und welchen Protest man in den sozialen Medien begegnen wird. Für den Politikwissenschaftler Thomas Hofer ist das Ende der wöchentlichen Fragemöglichkeit an Kanzler und Vizekanzler ganz klar der Versuch, Streit in der Regierungskoalition nicht mehr öffentlich auszutragen. Nur das Ganze jetzt zu glauben, damit zu lösen oder lösen zu können, ist natürlich Chimäre. Denn das Problem liegt ganz woanders, nämlich am Unwillen, auf beiden Seiten miteinander zu arbeiten. Ist das Ende des Pressefoyers also der Anfang vom Ende der Großen Koalition? Mit vorgezogenen Neuwahlen zum Parlament schon 2017 statt regulär 2018? Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, ÖVP, sagt auf entsprechende Nachfrage, er wolle die Zusammenarbeit, aber... Kann die Regierung das nicht bringen, kann sie keines der Themen, die wir uns vorgenommen haben, im Herbst erledigen, ja, dann sehe ich auch, dass Neuwahlen wahrscheinlich näher rücken. Reinhold Mitterlehner hat inzwischen angekündigt, wenn der Wunsch bestehe, werde er nach Regierungssitzungen auch künftig auf Journalistenfragen antworten. Ein glatter Widerspruch zur Ankündigung von Kanzler Christian Kern. Setzt sich dieses Gegeneinander fort, könnte am Ende auf die Wiederholung der Stichwahl zum Bundespräsidenten Anfang Oktober tatsächlich schon bald auch eine Parlamentsneuwahl folgen, laut Umfragen auch hier mit Siegchancen für die rechtspopulistische FPÖ. Aus Wien, Ralf Borchert.